Das ist ein harter Tag. Ich warte seit Stunden auf nen Job. So ein beschissener Tag. Ja, da frag ich mich doch, ob sich dieser Stress hier rentiert. Ich werd doch nur abserviert, weil niemand mich anstellen mag. Ich bin fast täglich hier. Das Jobcenter ist mein Zuhaus. Zwar tut sich nichts bei mir, ich nehme nie nen Job mit raus. Doch wenn Tür 18 aufgeht und der Herr Schmidt vor mir steht, bekomm ich weiche Knie. Selber schuld, strengt euch doch einfach mal an. Selber schuld, wer will, kommt auch an Arbeit ran. Ich hab für mich nen Plan, doch der passt hier nirgends rein. Jetzt steh ich wieder an und mach mich vor den Leuten klein. Die Zeit, die ich hier verschwend, die kostet mich doch am End jeden eigenen Elan. Selber schuld, strengt euch doch einfach mal an. Selber schuld, wer will, kommt auch an Arbeit ran. Klein, das Leben wartet auf mich, lass uns unvermittelt sein, lass uns unvermittelt rein.